20 Uhr, guten Abend, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Vorderelsass. Vorhersage kommende Woche. Zunächst wechselnd meist stark bewölkt und schauerartiger Schneefall. Tagestemperaturen nachts leicht bis mäßiger Frost. Um die Wochenmitte aufgelockert und niederschlagsfrei. Berma, Glaserei und Fensterbau GmbH, Industriegebiet Aachen mit einem Wintergedicht. Bei uns zu Hause zieht es nicht, denn Kunststofffenster halten dicht. So sparen wir ganz nebenbei so manchen Groschen für die Heizerei. Berma, Glaserei und Fensterbau GmbH, Qualität direkt vom Hersteller, Aachen, Industriegebiet. Am Freitag, den 21. Januar, ist es wieder soweit. Karl Keaton kommt live ins Gummibär nach Pforzheim. Die Karten kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse nur 14 Mark. Einlass ist um 21 Uhr. Nicht vergessen, Freitag, 21. Januar, Karl Keaton live. Der Verkehrsservice präsentiert von Neu. Ich weiß, was ich will, nur Neu. Neues Fruchtsäfte, von Natur aus extra klasse. 20 und eine Minute, Radio Lettisfest aus Baden-Baden mit einer Meldung. In den Höhenlagen des Südschwarzwaldes Behinderungen durch Schnee und Eisglätte. Winterausrüstung ist erforderlich. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Ist wieder da. Charlie. Ist wieder da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Jetzt liegt Paprika in der Luft. One, two, three. Hallo Nachtschwärmer! Tja, dieser Look ist echt unschlagbar. Ja, du voll im Traum. Viel Spaß und jede Menge Unsinn. Anschnallen, Leute, jetzt geben wir richtig Gas! Ja! Jetzt geht's richtig los hier bei uns. Da sind wir. Die Leidenschaft noch gewaltiger. Und die Action noch härter. Okay, DJ. Juhu! Stark! Look out! Here we go! Ja! Der absolute Hammer! Na gut, dann wollen wir mal! Let's get low! Welcome! Let me take you away, away to a place where rhythm is life, and life is a never-ending song. And this is the way we get the hugs out. Ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. I only knew it was a lonely goat herd. Now go on! When the drum beats go like this, I can learn to like this. Putting the band up here. Can we talk here? We're on a mission from God. And faith, children. We're on a mission from God. What does it all mean? Ah, good morning. My name is Benny Siegel. Okay. We're on a mission from God. What does it all mean? We're on a mission from God. Let's get us up! Welcome! Ja, Nachtschwärmer, dann haben wir wieder ein Gewinnspiel heute. mächtig viel Spaß, ganz durch die Musik und natürlich einen Menschen, den ihr alle kennt, den ihr alle nicht so mögt, oder? Wer mich kennenlernt, liebt mich. Al Bundy, ja genau. Darf ich noch fragen? Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den halte ich für unglaubliches Geschwätz. Say what? Oh no! Here we go! Richtig kleiner. Hier ist die fröhliche Welle aus Baden-Baden. Hat es für einen Sinn, einen Radiosender zu besitzen, wenn man ihn nicht ab und zu missbrauchen darf? Genau. Wir arbeiten so lang. Ich arbeite so lang. So la, la, la, la, la. Hey, wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so la, la, la, la, la, la. Wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so la, la. Wir arbeiten verdammt lang. Wir arbeiten so lang. Wir arbeiten so lang, wir arbeiten so la la la la la la. Ja, jetzt alle zusammen, yes. Und wir arbeiten so lang, wir arbeiten so lang, wir arbeiten so lang. Wir sind die echten Nachtschwärmer. Darf ich? Meine ist so lang, meine ist so lang, meine ist so la la la la la. Nobody knows where my trolley has gone, but Judy left the same time. Why was he holding her hand when he's supposed to be mine? It's my party and I drive, I want to drive, I want to drive, I want to. You would cry too. My Party. Um 20.12 Uhr, heute am Sonntagabend. Hallo Nachtschwärmer. Die doofe Witze-Ecke. Im Wilden Westen. Kommt einer in eine Bar, gerannt. Er zieht den Colt und schreit: Wer hat meinen Gaul geklaut? Jetzt gehe ich raus. Und wenn in 5 Minuten mein Gaul wieder nicht da steht, vor der Bar, dann passiert das gleiche wie vor 15 Jahren in Carson City. Er geht hinaus, nach 5 Minuten kommt er wieder rein, sagt er: Jetzt habt ihr aber Schwein gehabt. Da will einer der Gäste wissen: Ja, was ist denn damals in Carson City vor 15 Jahren passiert? Ja, damals musste ich nach Hause laufen. Alles easy, alles klar? Okay. Wir machen jetzt Rabatz. Rabatz, Rabatz, Rabatz. Macho, Macho, sing was immer von der Welt. Wir zwei fahren irgendwo hin. Boing. Schönen Wein hast du heute für mich sein. Oh ja, oh ja, oh. wir früher, ohne Gummiüberzieher, ohne Hemd und ohne Höschen, immer zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Ja, ja, ja, ja, mein, das ist a Gaudi. Gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Body count. sound, a motherfucking place to be. On the bass, I got my main motherfucker called Moose Man. Laying the rhythm tracks, I got the one and only infamous D-Rock in the half. On the drums, I got the one and only Beatmaster V, motherfucker. On lead guitars, I got my nigga Ernie C. And I'm Ice motherfucking T, bitch. Come on, come on, make some noise. Yeah, goddamn it. Come on, come on, come on, come on. Come on. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Body counts in the house. Wow, was für ein geiles Programm, ey! Hier geht's Schlag auf Schlag. Hier ist die Segel! Hey Leute! Oh, oh, oh, oh. Wow, jetzt geht der Spaß so richtig los! Hallo und herzlich willkommen! Einfach riesig! Jetzt abheben! Also viel Spaß! Nima Lezion.

20.31 Uhr Radio Ladies First aus Baden-Baden mit einer Meldung. In den Höhenlagen des Südschwarzwaldes Behinderungen durch Schnee- und Eisglätte. Winterausrüstung ist erforderlich. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Zicke, zicke, zicke, zicke, hey, hey, hey. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das davon nicht. Es ist nicht Matthias Reim, nein! Nein, nein, nein, nein! So, macht schon mal die Termine fürs kommende Wochenende von Charlie. Dabei vergesse ich mich nicht zu bedanken für das für gestern. Appenweier, Hilzingen, Hunsbach, im Elsass. Also, zum einen, Speichingen ist dran am kommenden Wochenende, am 22. Die alte Stadthalle in Speichingen. Dann ist dran Wurmlingen, das ist zwischen Tübingen und Rottenburg. Ulandhalle Wurmlingen. Und dann ist dran bei Rastatt, und zwar in Süllingen, die Rheingoldhalle. Jeweils ab 20 Uhr. Eine Woche später wieder im Süden, und zwar in Engen, das ist Richtung Singen, in der Stadthalle Engen. Große Anlage, großer Sound. Macht euch auf was gefasst. Die ganze Nacht, drum sind wir auch geblieben. Da werden wir auch viele Gäste aus der Schweiz. Ammeier ist übrigens wieder dran am Faschingssamstag, den 12. Februar. In seinem Bonbon. Ja, bei Charlie ist das Gewinnspiel in Vorbereitung. 5, 4, 3, 2, 1. Now we come to the payoff. Wow. Maxis Maximal. Maxis Maximal. Toll, was? Get it. Ha ha ha! der Woche höre ich Hip-Hop mit dem Mikro in der Hand, denn dann geht's ein. Jetzt kommt unser Power-Gewinnspiel. Super duper tierisch. Und da geht's los. Erster Song an unserem Gewinnspiel. Wiggy Time. Put your little hand in mine. There ain't Jahr 2041 hier ist und sage Wendspiel. Rock me, baby. Unser Gewinnspiel. 3, 2, 1, fire. Hip hop, reggaeton, and dancehall style. 07 229 30 77 30. 5 in der Brin brauche ich. Wakey Time Spezial. Das müsste genügend Nachtschwärmer. Hier sind mindestens 10 in der Brin jetzt dabei gewesen. Jetzt bin ich auch mal gespannt hier. Um 20.52 Uhr wird es gleich. Mein erster Kandidat, das ist Claudio aus Muckensturm. Er ist 24. Muckensturm, Fliegenwind, oder? Ja, Claudio, bist du da? Wo ist mein Claudio? Ich guck nochmal, jetzt ist er da. Ich hab bloß einen Titel. Du hast nur einen Titel? Ja, ich hab nur den Bob Marley. Claudio, wir brauchen 5. Na, gucken wir mal weiter. Tschüss, ja, nach Muckensturm. Jetzt geht's nach Bad Cannstatt zum Sven, er ist 20. Sven, hallo. Ja, hallo. So, 5 Interpreten, Sven. Okay, der erste war UB40 und Chrissy Hind, I Got You, Babe. Danach kam nochmal UB40, Red Red Wine. Dann Katie and I, Summer Dreaming. Hm. Dann Dr. Alban und Coke. Dann bin ich mir nicht ganz sicher, glaube Jimmy Cliff und Wild World. Ja. Dann Bob Marley, Iron Lion Zion. Super. Nochmal Bob Marley, One Love. Dann Johnny Nash, Rock Me Baby. Spitze. Dann Call Me Bad, I Wanna Sex You Up. Und dann habe ich noch Edward, Don't Turn Around. Ein echter Nachtschwärmer, jawoll! Super, das gibt eine CD für dich, Sven. Bleib dran. Wunderbar. Wunderbar. I yodel to yodel the disco hits. Und jetzt leid, macht's auf. Jetzt kommt die volkstümliche Hitparade. Hey! One, two! Hey, ja, hey, hey! Mama, mama, mama, mama, ich muss. Are you ready to know enough the disco hits? Okay! Wahnsinn. Irre. Super. Nachtschwimmer, Fasching steht vor der Tür. Überall ist schon Halligalli. Hallo. Come on, come on, come on, come on. Ladies and gentlemen. Radio, Radio, Radio, Radio. Ladies. Ladies. Und da bin ich natürlich auch voll dabei. Non-stop. Music. New disco play. Disco play. Come on, baby. Was ist das für ein Sender? Das Beste kommt doch noch. Ich denke. Jetzt kommt gleich eine kleine Spezialität. Vielleicht zum Aufnehmen. Aufpassen. Welcome auf der fröhlichen Welle. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh, du Lasagne. Jetzt komm ich. Oh. Nur noch ein winziges Tröpfchen in den Rachen gestorben. Und dann muss ich auf Örtchen, weil mein Magen klappt. Oh, grandioso, so Katastropho. Nichts geht los. Verdammico, wir sind verloren. Mama und Papa mir. Yes! Einmal möchte ich noch Lulu. Einmal möchte ich noch Lulu. Lustig sein. Warum bist du? Bist du Lulu? Bist du Ludmilla, mein Mädchen gegangen? So schnell ins Klo, so schnell ins Klo, so schnell ins Kloster und liest mich allein. Und am Popo, und am Popo, und am Popo stammt, da schrieb ich voll Verlangen. Lass mich wie wie, lass mich wie wie, lass mich wie wieder glücklich sein. Wenn der Busen meiner Frau voller Weine wär, ei, da möcht ich so gern ein Knäblein sein. Ei, wie könnte ich das saufen, brauchte keinen Wein zu kaufen, denn der Busen meiner Frau wird niemals leer. Ach, wie so trügerisch sind Frauenherzen, sie tun uns Männer ins Unglück stürzen. Der Mann ist das Feuerzeug, die Frau ist der Zunder, und wenn er Funken umhupft, bringt der ganze Plunder. Leck mich am Arsch, Marie, mein Geld, das kriegst du nie. Ich hab mir in Frankreich die Pfeife verbrannt, alles fürs Vaterland. Aber Mutter, da schau her, mir wächst ein Schipperl Haar am Bauch, ich moor, ich werd a Bär. Aber Mutter, da schau her. Juhu! Alle Vöglein sind schon da, alle Vöglein, alle. Amsel, Drossel, Fink und Meise und die ganze Vogelschar. Vögeln muss man dreimal täglich frisches Wasser geben. Jeder Kongo-Neger hat einen Hosenträger, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Bauernlackel hat sein Geld im Sackel, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Oldrio. Jeder Mulli-Treiber hat einen Kugelschreiber, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Jeder Südfranzose hat was in der Hose, aber unser einer, der hat nix. Aber unser einer, der hat nix. Holdrio. In einer Gletscherspalte, da fand ich meine Alte. Sie war eiskalt, sie hielt den Pickel in der Hand, worauf geschrieben stand. Mit diesem verflixten Instrument fand ich mein End. Sie hielt den Pickel in der Hand, worauf geschrieben stand. Mit diesem verflixten Instrument fand ich mein End. Da da da da da da. Aber unser, der hat nichts. Das war eine kleine Spezial-Faschings-Einlage. Und ich bin noch nicht ganz fertig. Party Power zum Abtanzen. Jetzt kommt die Werbung! Und zwar zack, zack! Right! Kapische! Der Verkehrsservice präsentiert von Neu. Ich weiß, was ich will, nur neu, neu, neu. Neus Fruchtsäfte von Natur aus extra klasse. 21 Uhr und eine Minute, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit einer Meldung. In den Höhenlagen des Südschwarzwaldes Behinderungen durch Schnee und Eisglätte. Winterausrichtung ist erforderlich. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Danke. Na, der ist vielleicht schon ein bisschen überholt, der Witz. Ein Fischer steht mit der Rute am Rhein, mit seinem Angelrute. Da kommt ein Mann vorbei und fragt, sagen Sie mal, spinnen Sie, dass Sie hier fischen? Sie wissen doch ganz genau, wie das Wasser hier mit Chemikalien verseucht ist und dass hier nichts zu fangen gibt. Sagt der Erste, dich geht es doch überhaupt nichts an, wo ich meine Filme entwickle. Das ist ja wieder unerhört hier. Sperrt ganz schnell eure Muttis ein, sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat, im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, von wem ich rede, ist doch klar, Charlie 2000 ist wieder da. Tja, sonntags und montags ab 20 Uhr hier auf der 100,4. Kann denn Schwachsinnsende sein? Kiss, kiss, kiss. Two. Girls, girls, girls. Okay, clap, clap your hands, clap your hands. Disco Party. Rest the night. Hey, hey! Disco Party. Okay! Gleich geht's tierisch ab. Hä? Wir brechen keine Regeln, wir erfinden sie, während wir senden. Sag deiner Ma und sag auch deinem Pa, Sender für die Hits, du hörst sie Tag und Nacht. Hier ist der Sender für die Hits, für die Nachtschwärmer-Spezialsongs. Für morgen trifft sich wie ein Blitz. Hütschi, gütschi, gu. Da schläfst du schon vor Lachen nicht mehr ein. Power, Power Play. Throw the same that burn crosses! Rage Against the Machine haut Nachbarn auf. Fall rein. 21 Uhr 9. Also so geht's nicht weiter, gell? Ist ja alles super gut, ne? La la la la la la la la la. Okay, Kinder, jetzt steigen wir ein. Da zockt der Mob, da steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Mit der Frosch. 3, 2, 1, fire. Your faith a fact, tonight is yours, so go to close your eyes. For a dream is half as night is all the things you lost in the past. Too long, getting through the cast. Breathe away, there's nearest day. He's a good up to get the motto we wake. Karma, my name and the key to the door we lock. Just that you're free and take it. On the way to make it, hard to shake it, try to fake it. You the spell to make you forget it. The day will come, we'll both regret it. So, wishing not to get it right. Will you faith and night? Fight the Night, ganz neu, 21.16 Uhr, wird's gleich, heute am Sonntag. Ah, dann wieder Grüße. Und wer Grüße durchgeben will, immer bitte schreiben per Post an Radio Ladies First, Charlie 2000, 76 549 Baden-Baden, Hügelsheim. Da grüßt die Simone aus Ettlingen ihren Kumpel Harald. Dream of steam between me and you, 'cause you're the only one who knows like this. Just another chance we miss. Yo, gotta fight the fact. My soul is black, no needles, get back. See, you're ja, da hinten sehe ich in L, L Bundy. L, da hinten, ganz. L, hallo L, ganz da hinten. Wo bist du? L, hallo. Komm mal her, L. Der traut sich nicht. L, komm mal her. Komm mal her. Oh, jetzt weiß ich's. Du musst ein Verwandter meiner Frau sein. Aber nie im Leben, Ella, aber auf keinen Fall. Von denen habe ich bisher noch keinen aufrecht laufen sehen. Charlie, du bist eine echte Dumpfbacke. D-I-S-C-O on my radio. This is your favorite DJ. Playing your favorite disc and your favorite music. M-U-S-I-C, we can keep the beat. Keep on listening to the music, sweet darling. We love you madly. Ich bin so sexy. Ey, ich bin so sexy. Ey, ich bin so sexy für mein Hemd. Zu sexy für den Hut. Zu sexy für die Brille. Shut up! Wieso? Es war doch schön. Ey, ich bin so sexy für mich selbst. Super. Freude. Ein affengeiles Programm. Hi! Wir bringen heiße Action, Turbo Power. Kein Problem, Mann. Super, super. Viel, viel Spaß dabei. Hi, das ist Charlie 2000. Ist sonst noch irgendwo? Ja, aber da war du. Super, super. Bah! Das ist das Original von den Flirts. 21.03 Uhr, nein, 21.24 Uhr wird's gleich. Hey, hört mal her! Jetzt kommt die Werbung! Oho, oho! Also, Action bitte. Am Freitag, den 21. Januar, ist es wieder soweit. Carl Keaton kommt live ins Gummibär nach Pforzheim. Karten kosten im Vorverkauf unter der Abendkasse nur 14 Mark. Einlass ist um 21 Uhr. Nicht vergessen, Freitag, 21. Januar, Carl Keaton live. Jabba, jabba, jabba, du! Mal ganz kurz die Termine vom lieben Charlie. Kommenden Samstag, 22. Januar, Speichingen, alte Stadthalle. Wurmlingen, Uhlandhalle, das ist bei Rottenburg, Tübingen. Und Sullingen, die Rheingoldhalle, und zwar bei Rastatt. So, jetzt haben wir 21 auf 25, jetzt legen wir ein bisschen besser auf. Ha? Yeah! Stärker als je zuvor. Echt famos. Wow! Und macht echt Spaß. Let our body sing, swing to the soft song. I feel your heat, it's turning me on. I wanna feel ya all night long. So come close as you can. I surrender, you're so tender and tanned. I wanna toss, I wanna tumble, feel and fumble. I wanna do it till my belly rumble. So lay back and close your eyes and while I fiddle you can fantasize. Yeah, while I fiddle you can fantasize. Tja, das waren sie dann schon wieder die ersten anderthalb Stunden heute am Sonntag bei Radio Ladies First. Schauen wir uns allen einen schönen Wochenanfang. Morgen Abend ab 20 Uhr bin ich wieder für euch da, klar! Hier ist die fröhliche Welle aus Bahnmann. Tschüss, Nachtschwärmer. Bist du bereit für den Weltuntergang? Ja, schlimmer als diese Show kann er nicht sein. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Ja, Junge, nun wird es endgültig Zeit, die Kurve zu kratzen. Asaba, asaba, asaba. Das war's dann ja wohl, ne? Ist eigentlich schade, ich fand das total gut bei euch. Aber ich muss jetzt nach Hause, mein Mate-Tee brennt an. Tschüss, Kiss, ne? My love. 21.30 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit einer Meldung zur Verkehrslage. In den Höhenlagen des Südschwarzwaldes Behinderungen durch Schnee und Eisglätte. Winterausrüstung ist erforderlich. Radio Ladies First aus Baden-Baden.